Erster, wer keine Kritik hört, wird plötzlich großen Schaden haben. Zweiter, wenn gute Menschen regieren, freut sich das Volk. Dritter, ein weiser Sohn macht seinen Vater froh. Vierter, ein gerechter König macht sein Land stark. Fünfter, wer anderen falsche Komplimente macht, baut eine Falle. Sechster, ein böser Mensch macht Fehler und fällt. Ein guter Mensch ist fröhlich. Siebter, ein guter Mensch hilft den Armen bei ihrem Recht. Achter, stolze Leute machen Ärger in der Stadt. Weise Leute beruhigen den Zorn. Neunter, ein Weiser streitet mit einem Dummen. Es gibt keine Ruhe. Zehnter, Mörder hassen ehrliche Leute. Gute Menschen schützen die Ehrlichen. Elfter, ein Dummer zeigt sofort seinen Ärger. Ein Weiser bleibt ruhig. Zwölfter, wenn ein Chef Lügen glaubt, werden seine Diener böse. Dreizehnter, Arme und Unterdrücker treffen sich. Gott gibt beiden das Augenlicht. Vierzehnter, ein König hilft den Armen ehrlich. Er wird lange regieren. Fünfzehnter, Erziehung gibt Weisheit. Ein Kind ohne Regeln bringt Schande. Sechzehnter, viele böse Menschen bringen viel Unrecht. Gute Menschen sehen ihren Untergang. Siebzehnter, erziehe deinen Sohn gut. Dann hast du Frieden und Freude. Achtzehnter, ohne Gottes Wort wird das Volk wild. Wer Gesetze hält, ist glücklich. Neunzehnte, Worte allein ändern einen schlechten Diener nicht. Er hört, aber gehorcht nicht. Zwanzigster, wer zu schnell spricht, ist schlimmer als ein Dummer. Einundzwanzigster, wer seinen Diener von klein auf verwöhnt, hat später Probleme. Zweiundzwanzigster, ein zorniger Mann macht Streit. Ein wütender Mensch macht viele Fehler. Dreiundzwanzigster, Stolz macht einen Menschen klein. Demut bringt Ehre. 24. Wer mit Dieben arbeitet, schadet sich selbst. Er sagt nicht die Wahrheit. 25. Angst vor Menschen ist gefährlich. Wer Gott vertraut, ist sicher. 26. Viele wollen die Hilfe eines Herrschers. Aber Gott gibt das Recht. 27. Gute Menschen hassen Unrecht. Böse Menschen hassen ehrliche Leute.